بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله معز الإسلام بنصره ومزل الشرك بقهره والصلاة والسلام على من بعث بالسيف ولم يبعث بالقلم نبينا محمد أمير المجاهدين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد وما weiter in unserer Vortragsreihe Eine Reise ins Jenseits und sind beim 10. Vortrag und sind bei den großen Zeichen der Stunde. Und dies ist unser letzter Vortrag, inshallah, über die Zeichen der Stunde. Und dann machen wir weiter mit der Wiederauferstehung. Also wenn die Seelen und so weiter wieder auferstehen werden nach ihrem ersten Tod und man stirbt. Nur einmal. Tayyib. Und wir beschäftigen uns inshallah jetzt mit dem 7. großen Zeichen, und das ist der Rauch. Das Erscheinen des Rauchs am Ende der Zeit ist eine der großen Zeichen, auf die der Koran und die Sunna hinweisen. Aus dem Koran, Surah 44, Vers 10 bis 11. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, sinngemäß Übertragung der Übersetzung, so erwarte den Tag, an dem der Himmel deutlichen Rauch, Duchan, hervorbringt, der die Menschen überdecken wird. Das ist eine schmerzhafte Strafe. Die Bedeutung lautet, O Muhammad, warte ab, bis der Tag kommt, an dem der Himmel deutlichen klaren Rauch hervorbringt, der die Menschen überdeckt und überkommt, und dann wird gesagt, oder sie sagen sich gegenseitig, das ist eine schmerzhafte Strafe in Form von Tadeln und Schelten. Siehe Tafsir al-Qurtubi, Band 16, Seite 130 und Tafsir ibn Kathir, Band 7, Seite 235 bis 236. Ist damit der Rauch gemeint? Ist er bereits passiert? Oder gehörte zu den Zeichen, die noch bevorstehen? Die Gelehrten haben hierzu zwei Ansichten. Die erste Ansicht, dieser Rauch ist der Hunger und die Not, die Quraysh erlitten, als der Prophet sallallahu alaihi wasallam ein Dua, ein Bittgebet gegen sie machte, als sie ihm nicht gehorchten und ihn nicht befolgten. So begannen sie am Himmel eine Art Rauch zu sehen. Zu dieser Meinung bekannte sich Abdullah ibn Mas'ud und darin folgten ihn einige der Salaf. Siehe Tafsir al-Tabari, Band 15, Seite 111 bis 113, Tafsir al-Qurtubi, Band 16, Seite 131 und Tafsir ibn Kathir, Band 7, Seite 233. Und er, radiallahu anhu, sagte, fünf Ereignisse sind bereits geschehen, die Strafe, Arum, die größte Gewalt, der Mond und der Rauch. Sahih al-Bukhari, Band 8, Seite 571. Sahih Muslim, Band 17, Seite 143. Und als ein Mann über den Rauch berichtete, sagte er, am Tage der Auferstehung kommt ein Rauch, der den Heuchlern Gehör und Sehkraft wegnimmt. Da wurde Ibn Mas'ud wütend und sagte, wer Wissen besitzt, soll reden. Und wer kein Wissen besitzt, soll sagen, Allahu a'lam, Allah weiß es am besten. Denn zum Wissen gehört, dass man über Dinge, über die man kein Wissen hat, sagt, ich weiß es nicht. So sagt Allah zu seinen Propheten, sag, ich verlange von euch keinen Lohn dafür und ich gehöre nicht zu denjenigen, die Unzumutbares auferlegen. Surah 38, Vers 86. Tayyib. Gehen wir zur zweiten Ansicht rüber. Die zweite Ansicht ist, dieser Rauch ist eines der noch bevorstehenden Zeichen, das sich noch nicht ereignet hat und erst passieren wird, wenn die Stunde sehr nahe ist. Diese Ansicht ist die von Ibn Abbas und einigen Gefährten und Tabi'in. So überlieferten Ibn Jarir al-Tabari und Ibn Abu Hatim, dass Abdullah ibn Abu Mulaika sagte, ich war eines Morgens, eines Tages, bei Ibn Abbas, er sagte, ich habe bis heute Morgen nicht geschlafen. Ich fragte, wieso? Er sagte, sie sagten, Der Stern Dhu-Dhenab sei erschienen, da befürchtete ich, dass der Rauch kommen könnte, und deshalb schlief ich bis zum Morgen nicht. Tafsir al-Tabari, Tafsir al-Tabari, Band 25, Seite 113, und Tafsir ibn Kathir, Band 7, Seite 235. Und ibn Kathir, rahimullah, sagte, diese Überlieferungskette bis ibn Abbas, dem Gelehrten dieser Umma, ist authentisch, und so auch die Überlieferungsketten, die bis zu den anderen Gefährten und Tabi'in reichten, neben den Hadith, Ahadith, die Marfu', Sahih oder Hasan sind und so weiter, unter anderem. So sind darin überzeugende und klare Belege dafür, dass der Rauch ein noch bevorstehendes Zeichen ist, was auch dem Koran erspricht. Und Allah sagte, so erwarte den Tag, an dem der Himmel deutlichen Rauch hervorbringt, der die Menschen überdecken wird. Das heißt deutlich und klar für jeden sichtbar. Sura 44, Vers 10 bis 11. So, danach haben wir noch einen Hadith, der authentisch überliefert wurde, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam zu Ibn Sayyad sagte, ich habe dir etwas versteckt. Er sagte, Ibn Sayyad sagte, es ist Ad-Duch. Er sallallahu alaihi wasallam sagte zu ihm, schweig, denn du wirst deinen Werten nicht übersteigen. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam versteckte dies, so erwarte den Tag, an dem der Himmel deutlichen Rauch hervorbringt. Sahih Bukhari, Band 3, Seite 218. Sahih Muslim, Band 18, Seite 74 bis 79. At-Tirmidhi, Band 6, Seite 518 bis 520. Und hierin ist ein Beweis, dass der Rauch noch bevorsteht, denn Ibn Sayyad gehört zu den Juden Medinas und seine Geschichte ereignete sich erst nach der Auswanderung nach Medina. Auch zeigen die authentischen Ahadith, dass der Rauch zu den großen Zeichen der Stunde gehört, wie es im Folgenden, inshallah, dargestellt wird. Was die Interpretation von Ibn Mas'ud angeht, was ich am Anfang erwähnt habe, so ist dies seine eigene Ansicht, jedoch ist das vom Prophet sallallahu alaihi wasallam überlieferte Wort vorzuziehen. Siehe An-Nihaya, Al-Fitan wal-Marahim, Band 1, Seite 172. Tayyib. Schauen wir uns an, inshallah, die Beweise aus der authentischen Sunna. Der erste Beweis von Muslim überliefert, dass Abu Huraira radiallahu anhu berichtete, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, beeilt euch mit den guten Taten, bevor sechs Dinge geschehen. Ad-Dajjal, der Rauch und so weiter. Also hier, der Rauch wird erwähnt, Sahih Muslim, Band 18, Seite 87. Zweitens, im Hadith, den Hudhaifa berichtete, und der von den großen Zeichen der Stunde handelt es, heißt es der Rauch. Sahih Muslim, Band 18, Seite 27 bis 28. Der dritte Beweis aus der Sunna, Ibn Jarir und al-Tabarani überlieferten, dass Abu Mas'ud, Abu Malik al-Ash'ari sagte. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, euer Herr hat euch vor drei Dingen gewarnt. Den Rauch, der den Gläubigen wie ein Niesen trifft, und den Käfer der Gestalt, dass er davon aufgebläht wird, bis er aus jedem Ohr entweicht. Tafsir al-Tabari, Band 20, Seite 114 und Tafsir ibn Kathir, Band 7, Seite 235. Jetzt kommen wir zum achten großen Zeichen, inshallah. Das ist der Sonnenaufgang vom Westen. Der Sonnenaufgang vom Westen ist eine Tatsache gemäß dem Koran und der Sunna, und wir schauen uns erstmal die Beweise aus dem Koran an. Sura 6, Vers 158. An dem Tag, da etwas von den Zeichen deines Herrn kommt, nützt einer Seele ihr Glaube nicht, wenn sie nicht schon zuvor geglaubt oder in ihrem Glauben Gutes erworben hat. Taib. So deuten die authentischen Ahadith darauf hin, dass mit etwas von den Zeichen eines Herrn der Sonnenaufgang vom Westen gemeint ist, was von den meisten Mufassirin, also Koran-Interpretatoren, vertreten wird. Siehe Tafsir al-Tabari, Band 8, Seite 96 bis 102, Tafsir ibn Kathir, Band 3, Seite 366 bis 371 und Tafsir al-Qurtubi, Band 7, Seite 145 und Idhaf al-Jama'a, Band 2, Seite 315 bis 316. At-Tabari sagte, nachdem er die Ansichten und Meinungen der Koran-Interpreteten über diesen Vers aufgelistet hat, er sagt, die Meinung, die der Richtigkeit am nächsten ist, ist jene, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, dies ist, wenn die Sonne vom Westen aufgeht. Tafsir al-Tabari, Band 8, Seite 103. Al-Shawkani, rahimullah, sagte, wenn dies vom Propheten sallallahu alaihi wasallam authentisch überliefert ist, dass er dies so interpretiert hat, so ist es vorzuziehen und danach zu gehen. Tafsir al-Shawkani, Band 2, Seite 182. Tayyib, jetzt schauen wir uns inshallah die Belege oder die Beweise aus der authentischen Sunna an. Erstens Bukhari und Muslim, Bukhari, Sahih Bukhari Band 11, Seite 352 und Sahih Muslim Band 2, Seite 194 überlieferten, dass Abu Huraira radiallahu anhu berichtete, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, die Stunde wird nicht eintreffen, bis die Sonne vom Westen aufgeht. Wenn sie aufgeht und die Menschen sie sehen, glauben sie alle. An jenem Tag aber nützt einer Seele ihr Glaube nicht, wenn sie nicht schon zuvor geglaubt oder in ihrem Glauben Gutes erworben hat. Zweiter Beweis, Bukhari, Sahih Bukhari, Band 13, Seite 81 bis 82, überlieferte, dass Abu Huraira radiallahu anhu berichtete, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, die Stunde wird nicht eintreffen, bis zwei Gruppen gegeneinander kämpfen. Dann nannte er den Hadith, in dem es heißt, und bis die Sonne vom Westen aufgeht. Wenn sie dann aufgeht, glauben sie alle. An jenem Tag aber nützt einer Seele ihr Glaube nicht, wenn sie nicht schon zuvor geglaubt oder in ihrem Glauben Gutes erworben hat. Tayyib. Wir erwähnen noch einen Punkt, inshallah, zu diesem großen Zeichen. Dann gehen wir zum nächsten rüber, inshallah. Und zwar ist es die Nichtannahme des Imams, oder des Glaubens, und der Reue, also der Tauba, nach dem Sonnenaufgang vom Westen. Also wenn die Sonne vom Westen aufgeht, wird von keinem der Glaube angenommen, wenn er nicht vorher geglaubt hat. Auch wird die Bitte um Vergebung von Sünden nicht erhört, weil der Sonnenaufgang vom Westen ein gewaltiges, großes, artiges Zeichen ist, welches jeder zu der Zeit sieht und ihnen alle in dem Moment die Wahrheit klar wird. Sie sehen gewaltige Ereignisse, die ihr Herzen dazu führen, an Allah und seine Worte und Zeichen und so weiter zu glauben, so wie es in dem Vers über diejenigen, die die Strafe Allahs gesehen haben, heißt, Sura 40, Vers 84 bis 85, als sie dann unsere Gewalt sahen, sagten sie, wir glauben an Allah allein und verleugnen das, was wir ihm beizugesellen pflegten. Aber nicht mehr nützen konnte ihnen ihr Glaube, als sie unsere gewaltige Allmacht sahen. So war Allahs Gesetzmäßigkeit, die bereits in der Vergangenheit an seine Diener ergangen war, und verloren waren da die Glaubensverweigerer. Al-Qurtubi sagte, die Gelehrten sagen, es nützt deshalb keiner Seele ihr Glaube, wenn die Seele, Sonne vom Westen aufgeht, weil ihre Herzen voller Furcht und Schrecken sind, so dass jede Last und jeder Trieb untergeht und jede Kraft dahin schwindet. So sind alle Menschen, weil sie die Nähe der Stunde realisiert haben, in einem Zustand des Sterbens, fern von allem, was sie zur Sünde veranlasste, und ihre Triebe sich vom Körper entfernen. Daher wird jeder, der um Vergebung bittet, nicht erhört, so wie von keinem die Reue angenommen wird, wenn ihn der Tod erreicht. Tayyib. Weil dieses Zeichen so gewaltig und so weiter ist, wird jeder glauben, aber es wird keinem der Glaube mehr nützen, wenn man erst zu dem Zeitpunkt, beziehungsweise wenn man vorher nicht geglaubt hat. Tazkira oder Tazkira, Seite 706 und Tafsir al-Qurti, Band 7, Seite 146. Und auch die Aussage Allahs, Sura 6, Vers 58. An dem Tag, da etwas von den Zeichen deines Herrn kommt, nützt eine Seele ihr Glaube nicht, wenn sie nicht schon zuvor geglaubt oder in ihrem Glauben Gutes erworben hat. Wir erwähnen auch ein paar Ahadith, inshallah. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, die Auswanderung, also Hijra, hört nicht auf, solange die Reue angenommen wird. Und die Reue wird so lange angenommen, bis die Sonne vom Westen aufgeht. Wenn sie dann aufgeht, wird jedes Herz mit dem versiegelt, was sich darin befindet. Und die Menschen brauchen keine Taten mehr zu verrichten, guten Taten mehr zu verrichten. Musnad Imam Ahmed, Band 3, Seite 133 bis 134. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte auch, Allah subhanahu wa ta'ala hat im Westen ein Tor erschaffen, dessen Breite ein Marsch von 70 Jahren beträgt, welches nicht geschlossen wird, bis die Sonne von dort, also vom Westen aufgeht. Und das ist die Bedeutung des Verses. An dem Tag, da etwas von dem Zeichen deines Herrn kommt, nützt einer Seele ihr Glaube nicht, wenn sie nicht schon zuvor geglaubt oder in ihrem Glauben Gutes erworben hat. Also Surah 6, Vers 158. Und diese Aussage ist, dieser Hadith ist in der Tirmidhi, Band 9, Seite 517 bis 518 und im Tafsir Ibn Kathir, Band 3, Seite 369. Einige Gelehrte, also hier Tadhkira von Al-Qurtubi, Seite 706 und Tafsir al-Alusi, Band 8, Seite 63, er sagt, beziehungsweise einige Gelehrte, sind der Meinung, dass diejenigen, von denen ihr Glaube nicht angenommen wird, diejenigen Kuffar sind, die das Aufgehen der Sonne vom Westen erlebt haben. Wenn aber die Zeit vergeht und die Menschen dieses Ereignis vergessen haben, dann wird der Glaube des Käfers und die Reue des Sündigen angenommen. Al-Qurtubi sagte, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, Allah nimmt die Reue seines Dieners an, solange dieser nicht gurgelt. Das heißt, dessen Seele nicht seinen Hals erreicht. Musnad Imam Ahmed, Band 9, Seite 17 bis 18. Das ist der Augenblick, in dem man seinen Platz im Paradies und seinen Platz in der Hölle sieht. Entsprechend ist der Moment, an dem man die Sonne vom Westen aufgehen sieht. Daher ist die Bitte um Vergebung eines jeden, der dies sieht, zurückzuweisen, weil sein Wissen über Allah subhanahu wa ta'ala und seinen Propheten sallallahu alaihi wasallam und sein Versprechen gewiss und unabdingbar wurde. Wenn dann die Tage vergehen und die Menschen dieses Ereignis vergessen und nicht mehr oder selten darüber reden, dann wird die Angelegenheit privat und die Bekanntheit bleibt aus, dann wird es angenommen, wenn man den Islam annimmt oder um Vergebung für seine Taten bittet. Und Allah weiß es am besten. Tafsir al-Qurtubi, Band 7, Seite 146 bis 147. Und Al-Tadhkira, Seite 706. Und er bekräftigt dies mit der Überlieferung, in der es heißt, die Sonne und der Mond bekommen dann ihr Licht zurück und sie gehen wieder auf und unter. Und auch mit der Überlieferung, die von Abdullah ibn Amr berichtet wird, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, die Menschen weilen nach dem Sonnenaufgang vom Westen 120 Jahre. Also Allahu a'lam, wie das sein wird. Wir kommen inshallah zum 10. und letzten großen Zeichen. Und das ist das Tier. Das Erscheinen des Tiers der Erde ist ein Zeichen der Nähe der Stunde. Und das sehen wir inshallah. Und die Beweise sehen wir, werden wir uns inshallah aus Koran und Sunna anschauen. Erstmal die Beweise aus dem Koran. Allah subhanahu wa ta'ala sagt in Surah 27, Vers 82, und wenn das Wort über sie fällig wird, bringen wir ihnen ein Tier aus der Erde hervor, das zu ihnen spricht, dies, weil die Menschen von unseren Zeichen nicht überzeugt sind. In diesem edlen Vers wurde das Erscheinen des Tieres erwähnt, und dass dies erfolgen wird, wenn die Menschen in Unheil und Frevel geraten sind, sich von den Vorschriften Allahs fernhalten und ihre wahre Religion austauschen. Dann bringt Allah ihnen ein Tier aus der Erde hervor, welches den Menschen darüber berichtet. Siehe Tafsir ibn Kathir, Band 7, Seite 220. Und die Ayah, die ich erwähnt habe, Surah 27, Vers 82, وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ. Und die Bedeutung von تُكَلِّمُهُمْ kann entweder bedeuten, er redet mit ihnen, das heißt mit den Menschen, oder er brandmarkt sie. Und Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu sagte, das Fälligwerden des Wortes vollzieht sich mit dem Tod der Gelehrten, dem Dahinschwinden des Wissens und dem Aufheben des Korans. Dann sagte er, rezitiert den Koran sehr oft, bevor er aufgehoben wird. Sie fragten, wenn die Koranbücher, also Mus'hafs, aufgehoben werden, wie ist es dann mit dem Koran in dem Herzen der Menschen? Da sagte er, es wird nachts von dem Herzen entzogen, so stehen sie morgens ohne Koran im Herzen auf und vergessen La ilaha illallah und sprechen die Sprache der Jahiliyya, also Unwissens, und ihre Dichtung aus. Das wird dann sein, wenn es auf sie trifft. Tafsir al-Qurtubi, Band 13, Seite 234. Die Beweise aus der authentischen Sunna, erstens, Abu Huraira radiallahu anhu berichtete, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, drei Dinge, wenn sie erscheinen, nützen dem Glauben einer Seele nicht, wenn sie nicht schon zuvor geglaubt oder in ihrem Glauben Gutes erworben hat. Das Aufgehen der Sonne vom Westen, Ad-Dajjal und das Tier der Erde. Sahih Muslim, Band 2, Seite 195. Und zweiter Beweis, er überlieferte auch, dass Abdullah ibn Amr radiallahu anhu sagte, ich lernte vom Propheten sallallahu alaihi wasallam einen Hadith, den ich nie vergessen werde. Ich hörte ihn sagen, die ersten Zeichen, die erscheinen werden, sind das Aufgehen der Sonne vom Westen, das Erscheinen des Tieres gegenüber den Menschen zur Duha-Zeit, und welches Zeichen auch immer von den anderen erscheint, so folgt das andere, also in Klammer gleich hinterher. Sahih Muslim, Band 18, Seite 77 bis 78. Und ich hatte, falls ich mich nicht falsch erinnere, auch am Anfang diese, also bei dem Ders über die großen Zeichen der Stunde, hatte ich auch erwähnt, dass die großen Zeichen wie eine kaputte Perlenkette sind. Wenn ein Teil runterfällt, fallen alle runter. Also eine kurze Zeitspanne. Tayyib. Der nächste Hadith, der Hadith, den Hudhayfa ibn Usayd berichtete, der von den großen Zeichen der Stunde handelt und in dem das Tier genannt wurde, wurde bereits erwähnt. Darin heißt es in einer anderen Überlieferung, das Tier der Erde. Sahih Muslim, Band 18, 27 bis 28. So. Wir erwähnen noch zu welcher Tierart gehört das Tier der Erde? Aber davor erwähnen wir noch einen Hadith. Ahmed Shakir rahimullah sagt, der ist sahih. Al-Albani sagt, er ist schwach. Hadith in Musnad Imam Ahmed, Band 15, Seite 79 bis 82, und der Tirmidhi, dass Abu Huraira radiallahu anhu berichtet, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, das Tier erscheint und mit ihm der Stock von Musa alaihi wasallam und der Ring von Suleiman alaihi wasallam und brandmarkt den Käfer. Affan, einer der Überlieferer, sagte, die Nase des Käfers versieht er mit einem Ring und er hält das Gesicht des Gläubigen mit dem Stock auf, bis sich die Leute an einem Tisch setzen. Da sagt dieser, oh du Gläubiger, und der andere sagt, oh du Käfer. Ja, sie setzen sich zum Beispiel an einen Tisch und er sagt, oh Käfer, gib mir mal den Salzstreuer oder so. Beispiel. Jetzt die nächste Frage, mit der wir uns beschäftigen. Zu welcher Tierart gehört das Tier der Erde? Die Meinungen der Gelehrten über die Bestimmung der Art des Tieres unterscheiden sich. Wir erwähnen einige Meinungen, inshallah. Erste Meinung, Al-Qurtubi sagte, die erste Meinung besagt, dass es Fasil, das Kind des Kamels von Salih a.s. ist. Und diese Meinung ist am wahrscheinlichsten und Allah weiß es am besten. Tafsir Al-Qurtubi, Band 13, Seite 235. Die zweite Meinung ist, dass es die im Hadith von Tamim al-Dari, radiallahu anhu, in der Geschichte über den Dajjal, genannte Ejjassasa, ist. Diese Ansicht ist auch Abdullah ibn Amr ibn al-As, radiallahu anhu, Sharh al-Nawawi lil-Muslim, Band 18, Seite 28. Aber jedoch gibt es in dem Hadith von Tamim keinen Hinweis darauf, dass die sogenannte Ejjassasa das gemeinte Tier ist, welches am Ende der Zeit erscheint. In dem Hadith heißt es vielmehr, dass er einem stark behaarten Tier begegnete, dass er fragte, wer bist du? Und es sagte, ich bin Al-Jassasa. Es trägt deshalb diesen Namen, weil es dem Dajjal Nachrichten überbringt. An-Nihaya fi Gharib al-Hadith, Band 1, Seite 272 und Sharh al-Sunnah von Al-Baghawi, Band 15, Seite 68. Tayyib. Die dritte Meinung ist, dass es die auf der Mauer der Kaaba weilende Schlange ist, die die Greifvögel beseitigen, als die Quraysh die Kaaba neu bauen wollten. Diese Meinung führt Al-Qurtubi, das sieht man, Tafsir al-Qurtubi, Band 13, Seite 286, auf Ibn Abbas zurück, zitiert aus dem Buch Al-Niqash. Er führte dafür jedoch keinen Beweis an. Auch Al-Shawkani nannte diese Meinung ebenfalls in seinem Tafsir, Band 4, Seite 151, Fath al-Qadir. Taib, vierte Meinung, dass das Tier ein sprechender Mensch ist, der mit den Anhängern der Bid'ah und des Unglaubens diskutiert und debattiert, damit sie aufhören, damit wer umkam, aufgrund eines klaren Beweises umkommt und wer am Leben bleibt, aufgrund eines klaren Beweises am Leben bleibt. Diese Ansicht nannte Al-Qurtubi, hat sie aber abgelehnt, denn wenn das Tier ein Mensch sei, der mit den Leuten Bid'ah debattiert, dann wäre dies kein außergewöhnliches Zeichen und keines der Zeichen der Stunde. Taib, wir sehen hier viele verschiedene Meinungen und da wir jetzt nichts Deutliches hier haben, belassen wir es hierbei. Und Allah weiß das am besten, Jane. Und der nächste Punkt, den wir durchsprechen, ist. Wir sind ja beim 9. Zeichen, Verzeihung. Wir sind gar nicht beim 10. Ich dachte, wir wären beim 10. Aber das sind beim 9. Taib, das Erscheinungsort des Tieres. Die Meinungen des Erscheinungsortes des Tieres gehen auseinander. Einige sagen, dass es aus Mekka kommt. Andere sagen, dass es dreimal erscheinen wird. Einmal erscheint es in den ländlichen Gebieten, also in einigen ländlichen Gebieten, und verschwindet wieder, dann in einigen Dörfern, dann erscheint es in der Masjid al-Haram, Majma al-Zawa'id, Band 8, Seite 7 bis 8. Und es gibt noch weitere Meinungen, die größtenteils davon ausgehen, dass es aus der Masjid al-Haram erscheinen wird, und Allah ist am besten. Tayyib. Das Tier, Jane, was macht das überhaupt? Die Tätigkeit des Tieres, Jane. Und wenn dieses großartige Tier erscheint, dann kennzeichnet es die Gläubigen und die Kuffar. Den Gläubigen erhält es das Gesicht, bis es strahlt, was ein Zeichen für seinen Glauben darstellt. Und dem Käfer hingegen brandmarkt es die Nase als Zeichen für dessen Kuffer. In einem Vers heißt es, Surah 27, Vers 82, bringen wir ihnen ein Tier aus der Erde hervor, das zu ihnen spricht. Über das Sprechen gehen die Meinungen der Gelehrten auseinander. Erste Meinung ist gemeint, ist, dass es zu ihnen spricht, also sie anspricht. belegt wird dies mit der Lesart von Abu bin Ka'b, tunabbi'uhum. Tunabbi'uhum. Also Nebe, sowas wie Botschaft. Tunabbi'uhum, er berichtet ihnen was. Zweitens, gemeint ist, dass es sie verletzt bzw. verwundet. Gestützt wird dies durch die Lesart takallamuhum anstatt tukallimuhum. Also hier sollte man anmerken, dass sich diese verschiedenen Lesearten ergeben, weil im Arabischen die Vokale nur als Striche, die oft weggelassen werden, erkennbar sind. Tayyib. Und dieses takallamuhum bedeutet so viel wie verletzen oder verwunden. Diese Lesart wird von Ibn Abbas überliefert, so dass es heißt, es zeichnet bzw. brandmarkt sie. Siehe Tafsir al-Qurtubi, Band 1, Seite 237, Tafsir ibn Kathir, Band 6, Seite 220 und Tafsir al-Shawkani, Band 4, Seite 152. Und diese Meinung wird auch gestärkt durch den Hadith, den Abu Umama berichtete, in dem der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, das Tier wird erscheinen und die Menschen auf ihren Nasen brandmarken. Überliefert von Ahmed, habe ich bereits erwähnt. Ihr habt diesen Hadith. Und es wird berichtet, dass Ibn Abbas sagte, beides tut es. Sprich, das Sprechen und das Brandmarken. Ibn Kathir sagte, das ist eine richtige Aussage, ohne Widerspruch. Und Allah weiß es am besten. Tafsir Ibn Kathir, Band 6, Seite 220. Und was aber sein Sprechen angeht, so sind seine Worte, die Menschen sind von unseren Zeichen nicht überzeugt. Das ist die Leseart mit dem Arabisch, das heißt, es teilt ihnen mit, dass die Menschen von den Zeichen Allahs nicht überzeugt sind. Das ist die Leseart der meisten Qur'an, also Koran-Rezitatoren aus Kufa und Basra. Die meisten Qurra aus Al-Hijaz, Basra und Sham lesen inna mit der Bedeutung, es spricht sie mit dem an, was sie verletzt oder dass alle Religionen falsch sind, außer der Islam. Siehe Tafsir al-Tabari, Band 20, Seite 16, Tafsir al-Qurtubi, Band 13, Seite 237 bis 238, Tafsir al-Shawkani, Band 4, Seite 152. Ibn Jarir sagte, richtig ist zu sagen, dass beide Lesearten einen ähnlichen Inhalt haben und sehr verbreitet sind. Tafsir al-Tabari, Band 20, Seite 16. Wir erwähnen inshallah das letzte große Zeichen, also Zeichen Nummer 10. Und dann sind wir fertig mit dem Zeichen der Stunde inshallah. Und es ist das Feuer, das die Menschen versammelt. Ein gewaltiges Feuer ist das letzte große Zeichen und das erste Zeichen, das die Stunde der Auferstehung einleitet. Jetzt beschäftigen wir uns erstmal mit dem Austrittsort, wo es erscheinen wird. Die Überlieferungen besagen, dass das Feuer aus dem Jemen, aus dem Grund Adens oder aus dem Grund von Hadara al-Maut austritt, wie es in anderen Überlieferungen heißt. Und im Folgenden erwähnen wir einige Hadith, inshallah, die den Erscheinungsort dieses Feuers bestimmen und dessen Erscheinen belegen. Erstens, in dem Hadith, den Hudhayfa ibn Usayd überrichtete und der von den großen Zeichen der Stunde handelt, sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam unter anderem: Und als letztes davon tritt ein Feuer aus dem Jemen aus, welches die Menschen zu ihrem Versammlungsort treibt. Sahih Muslim, Band 18, Seite 27 bis 29. Zweitens, in einer Überlieferung, einer anderen Überlieferung, die auch Hudhayfa berichtete, heißt es, und ein Feuer, das aus dem Boden Adens austritt, das die Menschen treibt. Sahih Muslim, Band 18, Seite 27 bis 29. Und drittens, Imam Ahmed und Tirmidhi überlieferten, dass Ibn Umar radiallahu anhuma sagte, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, es wird ein Feuer aus Hadar al-Maut oder aus dem Meer von Hadar al-Maut vor dem Tage der Auferstehung austreten, das die Menschen versammeln wird. Musnad Imam Ahmed, Band 7, Seite 133 und Tirmidhi, Band 6, Seite 463 bis 464. Viertens, Imam Bukhari überlieferte, dass Enes radiallahu anhu berichtete, dass Abdullah ibn Salam, als er den Islam annahm, den Propheten nach einigen Angelegenheiten fragte, und darunter war, was sind die ersten Zeichen der Stunde? Der Prophet sallallahu alaihi antwortete, was die ersten Zeichen der Stunde angeht, so ist dies ein Feuer, das die Menschen vom Osten nach Westen versammelt. Sahih al-Bukhari, Band 6, Seite 362. Die Überlieferung, dass das Feuer das letzte große Zeichen ist, und die Überlieferung, dass das Feuer das erste Zeichen der Stunde ist, sind nebeneinander so zu verstehen. Es ist das letzte Zeichen, wenn daneben noch die anderen großen Zeichen der Stunde, wie im Hadith von Hudhayfa berichtete, genannt werden. Als erstes Zeichen ist es deswegen zu verstehen, weil danach nichts mehr im Diesseits geschieht, und mit dem Ende dieses Zeichens wird es ins Horn geblasen. Anders als im Hadith, den Hudhayfa berichtete, in dem nach jedem Zeichen einige diesseitige Ereignisse geschehen. Fath al-Bari, Azia Fath al-Bari, Band 13, Seite 82. Was aber in einigen Überlieferungen steht, ist, dass das Feuer aus dem Jemen kommt. In anderen Überlieferungen steht wiederum, dass das Feuer die Menschen aus dem Osten nach Westen hin versammelt. Und dies ist folgendermaßen zu verstehen. Fünftens, es ist möglich, beide Überlieferungen haben gemeinsam derart zu verstehen, dass das Feuer aus dem Grund Adens nicht dem Versammeln der Menschen von Osten nach Westen widerspricht. Das Feuer beginnt vielmehr auf dem Grund Adens. Wenn es austritt, verbreitet es sich auf der gesamten Welt, und mit dem Ausspruch versammelt die Menschen von Osten nach Westen ist die flächendeckende Dichte der Versammlung gemeint, nicht speziell der Ort Osten oder Westen. Fath al-Bari, Band 13, Seite 82. Die nächste Frage, wie das Feuer die Menschen versammelt. Wenn dieses gewaltige Feuer aus dem Jemen ausbricht, verbreitet es sich auf der Erde und führt die Menschen zum Versammlungsort. Die Menschen, die versammelt werden, lassen sich in drei Gruppen teilen. Erste Gruppe, wohlwollend, gesättigt, gekleidet, auf ihren Reittieren sitzend. Zweite Gruppe, teils gehen sie, teils reiten sie. Sie teilen sich ein Kamel, wie es später im Hadith heißt. Zwei teilen sich ein Kamel, drei teilen sich ein Kamel, bis er sagte, und zehn teilen sich ein Kamel, wegen der wenigen Reittiere. Die dritte Gruppe werden vom Feuer versammelt. Es umzingelt sie von hinten und führt sie aus jeder Seite zum Versammlungsort. Und wer abweicht, den verschlingt das Feuer. Siehe An-Nihaya al-Fitan wal-Malahim, Band 1, Seite 230 bis 231. Der erste Hadith, den wir dazu erwähnen, ist in Sahih Bukhari, Band 11, Seite 377, und Sahih Muslim, Band 17, Seite 194 bis 195. Abu Huraira radiallahu anhu berichtete, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, die Menschen werden in drei Gruppen versammelt. Wohlwollende, Ängstliche, zwei auf einem Kamel, drei auf einem Kamel, vier auf einem Kamel, zehn auf einem Kamel, und die anderen werden vom Feuer versammelt. Das Feuer ist mit ihnen, wenn sie die Mittagsruhe halten, wenn sie aufstehen, wenn sie einschlafen und wenn sie den Abend verbringen. Zweiter Beweis oder zweiter Hadith. Abdullah ibn Amr radiallahu anhu berichtete, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, ein Feuer wird zu den Bewohnern des Ostens geschickt, das sie nach Westen führt. Es nächtigt mit ihnen und verbringt ihre Mittagsruhe mit ihnen. Es verschlingt, was sie verlieren, und treibt sie wie ein schwaches, gebrochenes Kamel. Majma' al-Zawa'id, Band 8, Seite 12, und Al-Mustadrak, Band 4, Seite 548. Tayyib, jetzt der Versammlungsort an sich. Die Menschen werden am Ende der Zeit nach Schem hin versammelt. Welches, also Schem beinhaltet Jordanien, heutige Jordanien, Syrien, Palästina, Libanon. Sie werden dort hin versammelt. Wie es in der authentischen Ahadith heißt, Nummer 1, es wird überliefert, dass Ibn Umar radiallahu anhu sagte, wir fragten, O Gesandter Allahs, was rätst du uns? Er sagte, wendet euch dem Scham zu. Imam Ahmed und der Tirmidhi, siehe, Seite 400 im Originalbuch. Zweitens, Imam Ahmed überlieferte, dass Hakim ibn Muawiyah al-Bahzi von seinem Vater den folgenden Hadith berichtete: Hier werdet ihr versammelt, hier werdet ihr versammelt, hier werdet ihr versammelt. Also sagte dreimal: Reitend, gehend und auf euren Gesichtern. Ibn Abu Bakr sagte, er zeigte mit seiner Hand in Richtung Scham und sagte, dahin werdet ihr versammelt. Musnad Ahmed, Band 4, Seite 446 bis 447. Drittens, in einer Überlieferung von der Tirmidhi über Bahz ibn Hakim, über seinen Vater, über seinen Großvater, sagte er, O Gesandter Allahs, wohin rätst du mir zu gehen? Er sagte, hierher. Dabei zeigte er mit seiner Hand auf zum Scham. At-Tirmidhi, Band 6, Seite 434 bis 435. So, wir gehen weiter inshallah zum nächsten Punkt. Und zwar, dass diese Versammlung, yani, mit der Feuer und so weiter, ist im Diesseits. Und die in den Ahadith erwähnte Versammlung findet im Diesseits statt und meint nicht die Versammlung der Menschen nach der Auferstehung aus ihren Gräbern. Al-Qurtubi erwähnte, dass Al-Hashr die Versammlung meint, welche in vier Formen vonstatten geht, zwei im Diesseits und zwei im Jenseits. Die erste Versammlung, widerwillige Verfrachtung des Stammes Benu Nadir zum Scham. Zweite Versammlung, die Versammlung der Menschen vor dem Tag der Auferstehung im Scham-Gebiet. Und das ist das in den Ahadith erwähnte Feuer. Siehe Tafsir al-Qurtubi, Band 18, Seite 2 bis 3 und der Tathkira, Band Seite 198 bis 199. Einige Gelehrte wie Al-Ghazali, siehe Fath al-Bari, Band 11, Seite 379 und Al-Tathkira, Seite 199 und Al-Halimi, Hulaymi oder Hulaymi, vertreten die Ansicht, dass die Versammlung nicht im Diesseits, sondern vielmehr im Jenseits stattfindet. Aber die Ahadith machen deutlich, dass die Versammlung im Diesseits stattfinden wird. Wir sind somit fertig mit den großen Zeichen der Stunde und beenden hier inshallah. Und Allah weiß es am besten. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.